deswegen ja. Nicht los. Also gut. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu euch sprechen darf, ein paar Thesen euch darlegen möchte. Es ist klar, der Tag war schon lang, wir sind alle nicht mehr ganz frisch, ich auch nicht. Ich werde versprechen, ich hoffe, dass ich mich möglichst kurz fasse. Ich habe da oben eine schöne Uhr, ich werde versuchen, unter 30 Minuten zu sprechen und ich spreche auch frei. Also ich bin kein guter Vorleser, das macht mich selber nervös. Das Problem ist natürlich, wenn man frei spricht, man verliert vielleicht manchmal den Faden, ich werde mir das sicher verzeihen, ich finde ihn auch immer wieder, keine Sorge. So, ich habe meinen kleinen Vortrag so gestaltet, erstens einmal lege ich dar, von welcher Position aus ich spreche, dann habe ich sozusagen vier Punkte oder wenn Sie wollen Thesen. Das erste ist die Frage überhaupt, ist eine Planwirtschaft gegenwärtig sowas wie aktuell? Der zweite Themenkreis, also das klingt wieder so groß, also zweite Thema wäre, was wäre oder was ist an einem Plan, an einer Planwirtschaft emanzipatorisch? Das dritte, und dann ist es spannend, kommen wir zum bedingungslosen garantierten Grundeinkommen, wo ich versuche, die Bedeutung dieser Forderung für die Gegenwart, aber auch für eine Transformationsperiode darzustellen. Und der letzte Punkt ist dann, wo ich dieses bedingungslose garantierte Grundeinkommen, das knüpft ein wenig an dem jetzigen, vor dem vorigen Referat an, ein bisschen in Beziehung setze mit einigen Überlegern von Marx in der Kritik des Gotha-Programms, nämlich zu seinem sogenannten Stundenzettel. Vorschlag, was damit auf sich hat und warum das Grundeinkommen meiner Auffassung doch die bessere Position ist. Nun, von welchem Standpunkt gehe ich aus? Also ich gehe davon aus, dass eine freie, nachkapitalistische Gesellschaft unabdingbar das Resultat von von Emanzipationsbestrebungen sein muss. Emanzipationsbestrebungen, von denen ich meine, dass sie so etwas wie einen immer gesellschaftlich-geschichtlichen Index haben. Also ich werde versuchen zu zeigen, ob es mir gelingt, ist eine andere Frage, dass das Grundeinkommen sehr viel zu tun hat mit aktuellen Tendenzen der kapitalistischen Vergesellschaftung. Das zweite ist, von dem ich auch ausgehe, dass eine nachkapitalistische Gesellschaft, Transformationsperiode und auch eine nachkapitalistische Gesellschaft, eine Gesellschaft auch des Konfliktes denken müssen. Einerseits eine Gesellschaft des Klassenkampfes, der sozusagen nicht einfach so aufhört, aber auch, und das knüpft auch ein bisschen an, dass Konflikte, menschliche Konflikte nicht einfach verschwinden. Und ich glaube auch nicht, und das übernehme ich ein bisschen vom Castoriadis, obwohl ich inzwischen sehr, sehr viele Kritik an seiner Position habe, dass wir jemals eine Gesellschaft haben, die sozusagen in gläserner Durchsichtigkeit selbst transparent ist. Also irgendwelche Formen von irgendwelche Institutionenformen, irgendwelche Formen von Konfliktregelung werden wir wohl immer brauchen. Selbst sollte ich mich einmal irren und in hunderten, 10.000 Jahren haben wir eine Gesellschaft, wo das nicht möglich ist, für eine Transformationsperiode brauchen wir sie ganz sicher. Also diese kleinen Fehler, ich werde hier nicht mehr dann erleben, ob das eine falsche Position ist. So. Der erste Punkt ist Planwirtschaft, da stelle ich die Frage, mit Marx drängt sozusagen die Wirklichkeit zu diesem Gedanken. Ihr kennt ja dieses schöne Zitat aus einer Frühschrift von Marx, nicht nur der Gedanke, das heißt der Gedanke nach Befreiung, nach Emanzipation, nach Kommunismus zur Wirklichkeit drängen, auch die Wirklichkeit muss zum Gedanken drängen. Das heißt, es muss in der Wirklichkeit, also die Frage ist, ist es in der aktuellen kapitalistischen Entwicklung, gibt es hier Prozesse, Verhältnisse, die sozusagen einen Plan, eine Planwirtschaft geradezu nahelegen? Und hier meine ich, ist die Antwort nein. Ja, ich denke, dass das in der fordistischen Epoche, im Hochfordismus anders war. Ja? Vielleicht erinnert sich euch, oder manche haben es vielleicht etwa kürzer Zeit gelesen, wenn Lenin seine Imperialismus-Schrift sagt, okay, in Form des, der deutschen Post reift sozusagen etwas heran, was man sozusagen in einer nachkapitalistischen Gesellschaft verwenden kann, so hat er offensichtlich folgendes Bild vor Augen, dass er damals sicher nicht falsch war. Also man sagt, okay, der Kapitalismus produziert große, hierarchisch aufgebaute Trust-Unternehmungen, der Markt ja, ist nur an den Rändern dieser Unternehmungen, also Einkauf von Arbeitskraft und Rohstoff, Verkauf der Waren auf der anderen Seite, in der Zwischen sozusagen ein bürokratisch geregelt, hierarchisch bürokratisch geregelter Produktionsapparat. Und so hat sich zum Beispiel auch das große, riesige Fabrik von Henry Ford, River Rouge, wo das Modell T produziert hat, ja auch dargestellt, wo hunderte Kilometer Eisenbahnen, schon hunderte Kilometer Eisenbahnen wurden da verlegt, um diese Fabrik zu betreiben zu können. Und es ist klar, wenn sich die gesellschaftliche Produktion so darstellt, dass ich solche großen hierarchischen Unternehmungen habe, dann liegt es sozusagen fast nahe zu sagen, okay, die schließe ich sozusagen in einen Staatsplan zusammen. Nun, tatsächlich denke ich, dass der Postfordismus, die postfordistischen oder neoliberalen oder finanzgetriebene Kapitalismus, alle drei Begriffe haben machen Sinn für die Gegenwart, genau das Gegenteil. Nicht? Genau das Gegenteil, die Betriebe werden zerlegt, der Markt wird als Steuerungsmittel in die Betriebe hineingetragen. Ja? Teilweise sind das echte Marktbeziehungen, teilweise simulierte, aber oft sehr echte Marktbeziehungen. Das heißt, wir haben sozusagen statt diese großen Elemente, die man, hierarchischen Elemente, die man zusammenschließen kann zu einem Staatsplan, werden sozusagen die Einheiten immer kleiner, immer zerlegter. Nicht? Dazu kommt, dass wir in der Sozialphilosophie, oh, die Zeit, nein, es geht schon wieder. Schauen wir wieder hinter auf diese Uhr, die da sich bewegt. Dass es eine These gibt, die ich so nicht vertrete, aber die doch einiges für sich hat. Sie stammt von Hart und Negri. Also ich habe da sehr differenzierte Position zum Negri, also als zur Person, so, die muss man einfach lieben, kann man gar nicht böse sein. Das ist diese These, dass ich, die ja, wenn Sie ihn kennt, also ich kann Ihnen noch ein paar Geschichten von ihm erzählen, das ist einfach unglaublich. Diese These wäre, dass sich die Produktion, dass sich die Fabrik in die Gesellschaft auflöst, ja, dass die Grenzen zwischen Arbeitszeit, Freizeit, zwischen Ausbildung und Produktion verschwinden, dass sich sozusagen die gesamte Gesellschaft als insgesamt produktiv wird und sich nicht bloß sozusagen auf den kapitalistisch organisierten Sektor beschränkt. Ich halte diese These, wie alles bei Negri, völlig überzogen. Sie ist so sicher nicht richtig, aber er trifft auch wieder was. Das ist auch so typisch. Also das ist nicht völlig falsch. Ja. Es hat etwas tatsächlich etwas für sich. Das Zweite ist, wenn man, und das hängt mit den postfordistischen Transformationen zusammen, dass es sehr viele Individuen gibt, die ja sozusagen als Einzelkämpfer, Scheinselbstständige, als prekäre Arbeitsformen ja von sich sozusagen in der Zusammenfassung einen Staatsplan ja gar nicht anbieten. Ja. Ich brauche nicht weit denken, ich brauche nur meinen Sohn denken, gut, das ist so ein Hippie, aber meine Freundin, die arbeitet zum Beispiel als selbstständige Programmiererin für Webseiten, mit kleinen Auftraggebern, die selbst oft Einzelunternehmer sind, naja, wie soll ich die in einen Staatsplan Wirtschaft einmal einfügen? Er sollte, ja. Also das ist sehr schwierig und brauche ich gar nicht denken, das ist so, ich gehe bald in Pension. So, okay, das heißt also, diese Wirklichkeit drängt momentan meiner Meinung nach nicht zum Staatsplan. Die nächste Frage ist, was wäre sozusagen ein Plan, ein Staatsplan, trotzdem, weil ich glaube trotzdem, dass so etwas eine Übergangsgesellschaft braucht, ja, was wäre sozusagen trotzdem das Emanzipatorische? Ja, meiner Auffassung gibt es bei Marx zwei Figuren der Entfremdung, die sehr wohl zu unterscheiden sind, wobei von manchen Marx-Rezeptionen nur die eine Figur besonders stark gemacht ist. Nun, die eine Figur findet sich schon ganz am Anfang im Kapital, noch vor der Entwicklung der Begriff der Klassen. Ihr kennt es alles, heißt das Wertgesetz setzt sich hinter dem Rücken durch, so wie einem das Haus über den Kopf zusammenpurzelt, wenn man sozusagen eben zu viel, also vor allem zu viel Arbeit gemacht hat und der Markt das sozusagen nicht aufnehmen kann. Das heißt, das Wertgesetz wäre etwas, was sozusagen hinter dem Rücken wirkt. Die gesamte kapitalistische Ökonomie produziert aus seiner eigenen Logik heraus immer wieder Krisen. Das heißt, das eigene Tun stellt sich als fremd, bedrohlich gegenüber. Nicht? Die Wirtschaftskrisen sind sozusagen nicht gewollt. Ich zögere ein bisschen weg, weil ich gleich dazu auch noch was sagen möchte, und betreffen eigentlich alle Klassen, nicht? Also auch die Bourgeoisie, auch die Aktienbesitzer haben es nicht gern, wenn ihre Aktien entwertet werden. Kein Kapitalist sagt, ich muss die Firma zusperren, ich bin bankrott, ja. Ich muss mir aufs andere Vermögen irgendwie ausweichen, das ich mir auch zugelegt habe. Also das ist klar, es ist insgesamt etwas, was sozusagen als Entfremdung real ist und das sozusagen eine Planwirtschaft aufheben soll. Also diese Figur gibt es bei Marx, ja, die Menschen sollen den Stoffwechsel mit der Natur selbst regeln, sie sollen nicht von diesem Eigentum beherrscht werden. Nun, das ist zweifellos, das wäre so ein emanzipatorischer Effekt einer Planwirtschaft, die, wenn sie das leistet, ja, sozusagen hier diesen Entfremdungsmechanismus aufhebt. Das Problem ist allerdings ein bisschen, es gibt zwei Probleme damit. Erstens einmal, es ist etwas Klassenübergreifendes, auch wenn natürlich in der Krise die subalternen Klassen, die viel mehr leiden als die Bourgeoisie, aber auch die sozusagen steht unter dem Diktat. Und das Zweite ist, und da habe ich zuerst ein bisschen gezögert, dass natürlich tatsächlich die Krise, wenn ich das schon die letzte denke, 2008, gleichzeitig dazu benutzt wird, um die Reproduktionsbedingungen die neuen Reproduktionsbedingungen des Kapitalverhältnisses durchzusetzen. Also die Krise ist auch immer für die Herrschaft was Positives. Sie kann hier ihre Hegemonie ausüben. Ja? Es gibt eine Krise, also enger schnallen, sich nach der Decke strecken, das ist sozusagen ein probates Mittel. Und es gibt auch Positionen, also ich habe zum Detlef Hartmann auch eine eigenartige Beziehung, ja, aber manches Mal trifft er das auch, dass er sagt, es ist so gar nicht so ungewollt. Ja. Also gar nicht so ungewollt, es ist so ein Mittel, Menschen Schock und Angst und Schrecken zu versetzen. Nicht? Und daher ist diese Art der ist sozusagen der Plan also nur ein Teilmittel der Emanzipation. Nicht? Die Planwirtschaft kann sozusagen nicht die gesamte Emanzipation, die eigentlich notwendig ist, bewerkstelligen. So, und jetzt komme ich zum vierten Punkt und endlich zum bedingungslosen garantierten Grundeinkommen. Ich nehme an, auf diesen Punkt werde ich ja neugieriger sein. Also ich möchte vielleicht so beginnen, warum hat dieses Grundeinkommen so eine große Aktualität? Wir haben heute, glaube ich, Vormittag schon über den tendenziellen Fall der Profitrate gesprochen, dein Referat. Ja. Also ich will jetzt diese Jahrhundertdebatte, gibt es tatsächlich eine Tendenz zu Fall der Profitrate oder nicht? Hat sich der Marx da geirrt oder nicht? Also ich glaube nicht, dass er sich geirrt hat, mal hintanstellen, sondern die schlichtere Frage stellen, wie hat sich denn die Profitrate in Europa, in den USA ab 45 entwickelt? Nicht? Also mal ganz empirisch einmal, schauen wir uns das einmal an. Das ist natürlich sehr schwierig, ich kann das nicht. Ich muss mich natürlich da auf Fachökonomen auch verlassen, die auch entsprechende materielle Mittel haben, Institute und so weiter. Ich beziehe mich da auf Anwar Scheik und Robert Brenner, aber auch, jetzt haben wir die Namen nicht aufgeschrieben, das fällt einem nicht ein, aber das ist ja egal, von dritten Ökonomen. Und die Datenlage ist alles sehr kompliziert. Also, aber trotzdem ist es so, dass alle drei Untersuchungen ein ähnliches Ergebnis haben. Alle haben ein ähnliches Ergebnis. Das schaut so aus, dass die Profitrate im Fordismus, also in 50er Jahren, 60er Jahren bis 70er, Mitte der 70er Jahren fällt und fällt, dass sie dann eine Talsohle erreicht und dass sie dann steigt. Also nicht mehr so hoch wie früher, aber sie steigt, das heißt, das Kapital erholt sich. Ab 2009, 8, 9 sind die Sachen wieder anders, das ist vielleicht jetzt gar nicht so erforscht, also da gibt es wieder ziemliche Turbulenzen. So. Und wie ist das sozusagen nun möglich gewesen? Was war sozusagen der Kern dieser Rettung der Profitrate? Nun, meiner Auffassung nach, ja, ganz schematisch, holzschnittartig ein bisschen gesagt, dass in der Phase des Fordismus sozusagen der relative Mehrwert entscheidend war und dass er abgelöst wurde durch den absoluten Mehrwert. Es gibt sozusagen eine Aktualität des absoluten Mehrwerts. Was heißt absolut? Das wisst ihr, mehr arbeiten für weniger Geld und weniger Sozialleistungen. Das heißt, die Lage des Proletariats, der arbeitenden Massen verschlechtert sich systematisch. Aber nicht nur das, es gibt sozusagen auch eine zweite Umwälzung, die üblicherweise diskutiert wird unter dem Stichwort von Welfare State to Workfare State. Das heißt, dass die Sozialtransfers nicht einfach aufgegeben werden in der Zwischenkriegszeit, wo die Leute einfach ausgesteuert wurden und irgendwann nichts mehr gekriegt haben, die arbeitslos sind. Sie sind gesenkt, aber sie werden vor allem als Zugriffsmittel auf die gesamte Lebens- und Zeit, auf die gesamte Existenz der Massen verwendet. Nicht, dass die Hartz IV in Österreich gibt es in der österreichischen Version, bloß Lampert ein bisschen fieser und recht nicht so radikal, aber im Grunde ist es genauso. Das heißt also, das Individuum wird, auch wenn es sozusagen nicht unmittelbar erwerbstätig ist, wird sozusagen steht völlig unter dem Imperativ, die eigene Lebensführung, ne, so auszurichten, um möglichst bedingungslos am Arbeitsmarkt jede Arbeit annehmen zu können. Nicht? Das ist die Realität. Ja? Und jetzt frage ich mich, ja, wenn man das ungefähr so teilt, das sind ganz im Groben auch nur diese Analyse ist vielleicht zu viel gesagt, diese Skizze, ja, welches emanzipatorische Mittel haben wir, um sozusagen diese manifesten Trends, diese Entwicklungen zu stoppen, umzudrehen und in eine emanzipatorische Richtung zu wenden. Hier gibt es natürlich verschiedene Antworten und ich sage ganz ehrlich, also ich halte von dieser klassischen gewerkschaftlichen Perspektive nichts. Das funktioniert nicht. Ja. Die Gewerkschaften stehen mit dem Rücken zur Wand, sie verlieren Mitglieder. Wenn man die Gewerkschaftsfunktionäre mit ihnen spricht, sagt man, ja, die eigenen Leute, ja, also die eigenen Leute, die schauen auf den Blick, ja, auch die Leiharbeiter, Leiharbeiterinnen, die prekär interessieren sind, die kehren nicht zu uns. Also das haben mir auch Leute erzählt, die in der Gewerkschaft auch arbeiten und haben das mit auch sehr blumig dargestellt, wie das tatsächlich funktioniert. Das Problem ist, dass auch Mindestlöhne, also es gibt in Europa fast überall Mindestlöhne, außer in Deutschland, Österreich und Italien, im Westen sind es so meist so 8,50 €, im Osten geht es bis zu 50 Cent, glaube ich, in Bulgarien, Rumänien, Bulgarien, die retten sozusagen die Lage auch nicht, weil durch die neuen Arbeitsformen, durch die prekären Arbeitsverhältnisse, werden das unterlaufen. Tatsächlich ist es so, dass auch Arbeitszeitregelungen nur mehr im Papier stehen. Ja, also entweder haben die Leute sowieso keinen richtigen Job, handeln sie von einem Job noch zum anderen über, oder wenn sie so einen guten Posten haben, die arbeiten 6 Stunden und können nicht sagen, ich gehe heim. Nicht? Also das ist klar, das ist alles ausgehebelt. Der Neoliberalismus hat den vollen Zugriff. Und ich denke mir, das bedingungslose garantierte Grundeinkommen ist sozusagen ein Mittel, den Menschen wieder die Würde zurückzugeben, Nein sagen zu können, Verhandlungsmacht wieder zu gewinnen, ganz elementar. Nein sagen, dann mach ich nicht, das tue ich nicht, das geh heim, ja, hab mich gern. Ja. Das kann man ja, das ist ja nicht möglich. Ja. Also Österreich ist noch nicht so arg, aber in anderen Ländern Europas ist dieser Druck, der Druck sozusagen auf das Individuum als verwertungsfähiges Element sich selbst darzustellen, steigt und steigt und steigt. Und ich denke mir nun, dass sozusagen dieses bedingungslose garantierte Grundeinkommen insofern ja, eine ganz entscheidende emanzipatorische Wirkung hat, weil es sozusagen das Grundverhältnis des Kapitalverhältnisses angreift. Ja. Also Kapitalismus ist für mich nicht einfach Vergesellschaftung über den Markt. Ich glaube, dass der Alfred von Rethel mit diesem Begriff des gesellschaftlichen Synthesis über den Markt, über den Tausch, wo der abstrakte Wert das Universalkit, als Universalverbindungsglied zwischen den Marktatomen agiert, eine Halbwahrheit ausgedrückt hat. Es ist schon auch so, aber die Vergesellschaftung ist auch in und durch die Arbeit, durch das Kapitalverhältnis. Und dieses Kapitalverhältnis ist das Herz und das Kern der kapitalistischen Vergesellschaftung. Und wodurch besteht sie? Also es ist so, es wird manchmal, wird sozusagen das Proletariat definiert, so gleich am Anfang im Kapital nach diesen zwei Freiheiten, frei von, frei zu. Ich halte das, also das ist natürlich schon noch richtig, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja? Und ich habe mich schrecklich von Karl Heinz Roth geärgert, der vor drei Jahren ein Buch herausgegeben hat über Marx hinaus, was meint hat, das entspricht nicht der Situation und so weiter, wo sich an dieser Definition festmacht. Tatsächlich meine ich, kann man eine weitaus elaboriertere Definition des Proletariats auch teilweise an Passagen, an Grundrissen entwickeln, wo Marx klar dieses Relationale, das Verhältnis herausarbeitet. Wenn ich nur diese doppelte Freiheit habe, da habe ich sozusagen nur eine Beschreibung, da habe ich noch nicht ein Verhältnis wirklich definiert. Ja? Das ist klar. Das habe ich gesagt, du bist doppelt frei, aber in welcher Beziehung stehst du? Das ist noch nicht mit ausgedrückt. Ja? Und diese Beziehung ist klar, auf der einen Seite das Kapital, auf der anderen Seite die tendenziell zu jeder Bestimmung fähige Arbeitskraft. Ja. In dieser Positionierung, wo es sozusagen keinen Ausweg gibt, also keinen kollektiven Ausweg, individuell schon, ja. Man kann erfolgreich stehlen oder reich heiraten oder was weiß ich was, ja. Aber individuell, also kollektiv gibt es keinen Ausweg. Dieses Grundverhältnis wird sozusagen durch das bedingungslose Grundeinkommen massiv relativiert. Und zwar je höher es ist, desto mehr wird es relativiert. Das Problem ist, ich schlage vor, Ihnen mehr oder weniger zu denken. Ja. Ich weiß, es gibt philosophische Positionen oder auch Denkweisen, die das nicht wollen, die das nicht können, nicht wollen, ablehnen. Ja. In einem mehr oder weniger zu denken, entweder oder. Ja. Aber ich denke, ganz realistisch gesehen, die Frage hebt sozusagen das bedingungslose garantierte Grundheim wirklich den Status der Masse als Proletariat auf oder nicht, würde ich sagen, naja, tendenziell ja. Ja. Tendenziell ja, je mehr, je höher, desto mehr. Und und jetzt kommt sozusagen die Frage, inwieweit ist dieses Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens auch für eine nachkapitalistische oder gerade für eine Gesellschaft in Transformation relevant? Nun, Marx überlegt sich in der Kritik des Gotha Programm eine sehr einfache Sache. Er sagt, in einer unmittelbar nachkapitalistischen Gesellschaft muss die individuelle Konsum reguliert werden. Es muss eine Größe geben. Man kann nicht einfach sagen, nehmt euch sozusagen was wollt. Man kann nicht sagen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Dazu ist die Gesellschaft nicht reif. Sondern man muss eine Regelung finden. Man muss sozusagen diesen individuellen Konsum durch einen gewissen Rechtsmechanismus limitieren. Ja? Und dieser Mechanismus ist diese Stundenzettelgeschichte, wo er meint, naja, jeder kriegt halt sozusagen so und so, sagt, du arbeitest so und so viele Stunden, dann kriegst du deine Zettel, auch einen Abzug natürlich, weil die Gesellschaft muss so weiter Vorräte anlegen und so kannst du konsumieren. Also glücklich ist es nicht, also ich habe wenig Sachen, die ich bei Marx wirklich kritisiere, aber das ist nicht überzeugend, weil es ein Bündel von Problemen aufwirft, die nicht zu lösen sind. Erstens einmal, wenn wir die gesellschaftliche Realität anschauen, wie sie ist, so haben wir zwei Arten von Arbeit. Wir haben die offizielle Lohn- und Erwerbsarbeit und dann haben wir einen riesen Bündel von Hausarbeit, von Pflegearbeit, von Stadtteilarbeit, politischer Arbeit, Sozialarbeit, wie auch immer. Und die Statistiken, die versuchen das zu bewerten, kommen ungefähr so ganz grob zu folgendem Verhältnis. Für eine Stunde im offiziellen Erwerbssektor gibt es 1,5 bis 2 Stunden im Nichterwerbssektor. Es kommt, es kommt darauf an, wie man das rechnet. Zum Beispiel ist das Arbeit, was wir hier machen oder so, wurscht. Also ich denke mal, das ist die Frage, wie man das Ding, aber es ist auf jeden Fall ein riesiger Brocken, das ist vor allem in erster Linie Frauenarbeit. Ja. So, und wie ist es mit dieser Arbeit? Ja? Diese Arbeit, erstens einmal, das führt wieder zum Plan zurück. Wie kann ich den Plan berücksichtigen? Oder ist das einfach so borniert, dass ich sage, das Kapitalverhältnis baut ja borniert auf der Tatsache, dass es Gesellschaft gibt, auf, dass sich die Menschen vermehren, dass Frauen Kinder kriegen. Das reproduziert der doch nicht. Ja? Der Kapital kann weder einen Apfel schaffen noch ein Kind. Ja? Also, aber trotzdem ohne Äpfel und ohne Kinder kein Kapitalismus. Mit Äpfeln kann man diskutieren. Aber und das heißt, also wie ist diese Arbeit in einer freien Gesellschaft? Die wird ignoriert oder was? Ja? Das Zweite ist, wer misst denn das? Wer misst, wer sagt, jetzt hast du, Karl Reiter, du hast heute 8 Stunden gearbeitet. Ich sage, nein, es war nein. Also welche Instanz vor allem unter der Vorstellung einer sozusagen, wenn man die sinäkische These von der Fabrik löst sich in der Gesellschaft nur irgendwie akzeptiert, nur im Ansatz. Ja. Also sehe ich das als eine sehr, sehr unglückliche Sache. Mit dem bedingungslosen garantierten Grundeinkommen in einer möglichst maximalen Höhe haben wir sozusagen schon einen Grundmechanismus der Distribution, eine rechtsfreie Distribution in einer kapitalistischen Gesellschaft, die allerdings des individuellen Beitrag des Individuums weder misst noch bewertet, weder moralisch noch rechtlich und sonst irgendwie. Und ich denke, dass das ein großer emanzipatorischer Schritt wäre. So, that's it.